Einstens liebten Sünden ich, Trübsal, Not bedrückte mich, und mit Bangen dacht ich an die Ewigkeit. Doch mein Heiland suchte mich, Satans Ketten er zerriss, fröhlich jauchzt mein Herz mit sehr'ger Himmelslust. Er erlöste, mich von Unrecht und von Sünd. Doch mein Heiland suchte mich, Satans Ketten er zerriss, fröhlich jauchzt mein Herz mit sehr'ger Himmelslust. So befiehlt uns Gottes Wort, Zeugen hier an jedem Ort, in der Kraft, die uns sein Geist gibt alle Zeit. Dieses Feuer seiner Lieb, welches uns der Vater gibt, füllt uns schwache Kinder hier mit seiner Kraft. Ja, es lodert, ja, es lodert, seines Geistes Flamme hell im Herzen mir. Dieses Feuer seiner Lieb, welches uns der Vater gibt, füllt uns schwache Kinder hier mit seiner Kraft. Wenn die Krankheit drückt dein Herz, klagt dem Vater deinen Schmerz, er nimmt weg die Krankheit dir und deinen Schmerz. Was auch immer dich bedrückt, Jesus völlig dich beglückt, und sein Blut macht dich von aller Sünde rein. Denn sein Blut nur, denn sein Blut nur, wäscht auch heute jeden rein von aller Schuld. Was auch immer dich bedrückt, Jesus völlig dich beglückt, und sein Blut macht dich von aller Sünde rein. Sieh, der Feigenbaum schon blüht, Jesus länger nicht verzieht, heimzuholen in den Himmel seine Braut. Not und Leiden sind dann aus, welche Freude im Vaterhaus. Sag, mein Freund, bist du bereit, dort einzugehen? Bist bereit, du, zu entsagen, Freund der Lust und Freund der Welt. Uns Leiden sind dann aus, welche Freud im Vaterhaus. Sag, mein Freund, bist du bereit, dort einzugehen?